Ach, was muss man oft vom Bösen Nazis hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche starke Witter hießen.